Deutschlandfunk. Kommentar. Gestern haben wir an dieser Stelle eine Erwiderung auf Thesen von Wolfgang Thierse gesendet. Der SPD-Politiker hatte in einem Zeitungsbeitrag und in einem Deutschlandfunk-Interview seine Meinung zur Identitätspolitik gesagt. Heute setzen wir die Diskussion mit einer Erwiderung auf die Erwiderung fort. Stefan Detjen hat dazu diese Meinung. Die Diskussion um einen Zeitungsbeitrag und ein Deutschlandfunk-Interview des ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse ist Teil einer Auseinandersetzung, die Züge eines Kulturkampfes trägt. Es geht um tatsächliche oder vermeintliche Diskurshegemonien, Diversität in der Gesellschaft und Pluralität in den Medien. Dazu gehört auch die gestern an dieser Stelle gesendete Erwiderung auf das Thierse-Interview, die ihrerseits zur Klarstellung und Widerspruch herausfordert. Klarstellung, weil darin aus der Redaktion dieses Senders heraus ein Postulat formuliert wurde, das es zu, Zitat, unserer Aufgabe erklärte, Mauern aus Privilegien abzubrechen. Welches wir hier auch immer sprach, es kann jedenfalls nicht ein redaktionelles Kollektiv gewesen sein. Der Rundfunk ist durch seinen Verfassungsauftrag zu innerer Pluralität verpflichtet, die sich im lebendigen Wettstreit unterschiedlicher Meinungen beweisen muss. Wenn auch nur der Anschein erweckt wird, ein Medium ertrage am Abend die Äußerungen eines Gesprächspartners nicht mehr, den man am Morgen zum Interview geladen hat, ist dem zu widersprechen. Die demokratische Funktion öffentlich-rechtlicher Medien ist es, breite Diskursräume zu öffnen und darin einer Vielfalt unterschiedlicher Stimmen Raum zu geben. Es gab Zeiten, in denen diese Pluralität durch einen schlichten Proporz erfüllt werden konnte. Heute ein Schwarzer im Interview, morgen ein Roter, einmal katholisch, einmal evangelisch. Auf den Arbeitgebervertreter folgt der Gewerkschafter. Diese simple Rechnung geht in einer auf vielschichtigere Weise diversen Gesellschaft nicht mehr auf. Was Pluralität und Diversität im öffentlichen Raum heute bedeutet, muss verhandelt und erstritten werden. In der Diskussion um die Äußerungen Thierses aber zeigt sich auch, wie diese Debatte zu einem erbitterten Kampf um die Legitimität von Äußerungen verformt wird. In Twitter-Blasen werden Lager zementiert und Widerspruch durch persönliche Diskreditierungen ersetzt. Wenn ein Kommentar wie gestern auch an dieser Stelle in den expliziten Ausdruck höchstpersönlicher Wut mündet, markiert das den Endpunkt argumentativer Auseinandersetzung. Journalismus wird damit zum identitätspolitischen Bekenntnis. Im Zeichen eines dramatischen, technischen, ökonomischen und generationellen Medienwandels verändern sich publizistische Selbstverständnisse. Traditionsreiche Medien und ihre Redaktionen sind Arenen von Auseinandersetzungen, in denen Journalisten nicht nur Beobachter, sondern Akteure sind. Es gehört deshalb auch zur Aufgabe von Medien, dieses innere Ringen um das eigene Selbstverständnis transparent zu gestalten. Deshalb diese Erwiderung auf eine Erwiderung.